إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht, barakallahu fikum, ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch, dann inshallah auf Deutsch. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir machen unseren Unterricht weiter, wie wir immer gemacht haben. Und wie ich schon immer gesagt habe, die Zahl interessiert mich nicht. Wenn eine Person zum Unterricht kommt und er lernt, ist besser als 1000, die nicht lernen. Das ist sehr wichtig zu verstehen, barakallahu fikum. العدد ما يهمنا نحن. يأتي اثنين أو واحد يتعلمان خير من ألف ما يتعلمون. هذه يجب أن نفهمها, barakallahu fikum, جزاكم الله خير. Wir machen weiter, wie in Italien, mit Zira, weil wir eigentlich, wir machen Montag Subul Salam, Entschuldigung, Montag machen wir Riyad Salihin, Dienstag machen wir Subul Salam, das ist über das Gebet und so weiter. Dann Mittwoch machen wir normalerweise Koran, aber heute machen wir Zira. Und Donnerstag machen wir Aqida, Freitag machen wir Sira vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Geschichte, Lebensgeschichte. Und Samstag und Sonntag machen wir Talbis Iblis. Das ist so über die Shaitan fallen und die Methoden von Shaitan in der Enttäuschung von den Leuten. طيب. برنامجنا عادة بارك الله فيكم هو على النحو التالي. نحن يوم الاثنين نتكلم عن نشرح أحاديث رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يوم الثلاثاء نأخذ من سبل السلام شرح بلوغ المرام, ونتكلم فيه عن الآن نتكلم عن الصلاة, صلاة الجماعة وأحكام الصلاة. ثم بارك الله فيكم يوم الأربعاء نتكلم, نأخذ آيات من القرآن وأحكام تلاوة القرآن الكريم. يوم الخميس نتكلم حول العقيدة, نأخذ من كتاب التوحيد. ويوم الجمعة نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم السبت والأحد بارك الله فيكم نقرأ من كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله تعالى, وهو في كشف شبهاتي وخطواتي ومكائدي الشيطان. فاليوم إن شاء الله نتكلم بارك الله فيكم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت الدرس ما نريد أن نطيل, يعني أكثر شيء الساعة 11 وربع هكذا ننتهي بإذنه تعالى. بارك الله فيكم. ونزا أنت ليه تبت نيش لانك دوان والفي الرمضان زد ناخ رمضان بإذنه تعالى تن كم فيه تسو نورمال انتسايت في مهندس فيش المغرب وند عشاء هو دن أخ عشاء قبيت انفنت تسايت. طيب, كنا قد وصلنا إلى السنة العاشرة تقريبا للبعثة, وفي هذه السنة مات أبو طالب وماتت خديجة رضوان الله عليها. وفي هذه السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يدعو الناس, ولكنهم ما أبوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثقيف عاد مهموم النفس جريح الفؤاد لما ناله من القوم. وفي هذه المآسي والأحزان وصدود القوم عن الإيمان وفي طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, وما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناه في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, كان لابد أن يحدث شيء للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن الله سبحانه وتعالى يطمن فؤاده ويسري عن نفسه. ولذلك كانت معجزة من المعجزات وآية من الآيات, وكانت كانت قصة الإسراء والمعراج, الإسراء والمعراج. والإسراء هو إذهاب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى, يعني مدينة القدس اللي فيها الأقصى, في جزء من الليل ثم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته تلك. وأما المعراج هو إصعاده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوق السبع حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في جزء من الليل. وقد ثبتت هذا، وقد ثبت الإسراء والمعراج بالقرآن والسنة المتواترة، يعني هذا الأمر ثابت لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فهو كذلك ثابت بالسنة الصحيحة وثابت كذلك بالقرآن، ليس صراحة وإنما إشارة، إشارة وليس صراحة، لقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا بالنسبة بارك الله فيكم للعروج. أما بالنسبة للأحاديث فهناك أحاديث عند البخاري ومسلم وغيرهما روى هذه الأحاديث التي فيها قصة الإسراء والمعراج، وسنأتي إليها إن شاء الله. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم حتى الله سبحانه وتعالى أوف كروف ودي ولت دستيلوت دي الإسلام أنيم aber die Leute wollten den Islam nicht annehmen. Und der Onkel von unserem Propheten, Abu Talib, hat ihn unterstützt, hat den Propheten Muhammad s.a.w. unterstützt, er hat ihm geholfen. Aber im Jahre 10 starb Abu Talib. Und danach auch starb Khadija, die Frau von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Und die Leute von Mekka, die haben den Propheten Muhammad s.a.w. beleidigt, sie haben alles eng gemacht. Der Prophet Muhammad s.a.w. Konnte nicht richtig Dawa machen. Deshalb ist der Prophet Muhammad s.a.w. nach Ta'if zu den Leuten von Thaqif. Er wollte diese Leute zum Islam aufrufen, und er wollte zu Allah rufen, aber die Leute wollten das nicht. Sie haben den Prophet Muhammad s.a.w. verletzt und sie haben ihn mit Steinen beworfen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Dann kam der Prophet Muhammad s.a.w. und er war traurig. Die Leute wollen den Islam nicht annehmen. Thaqif haben ihn beleidigt. Die Mekkaner, die beleidigen ihn, die foltern seine Gefährten. Was soll er tun? In diesem Moment, das ist immer eine Regel von Allah subhanahu wa ta'ala. In den Momenten, in denen die Sache eng wird, dann kommt die Befreiung oder kommt die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier gab es ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala an seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam, an unseren Propheten. Und dieses Zeichen war Al-Isra' wal-Mi'raj. Al-Isra', das ist barakallahu fikum, dass jemand in der Nacht schnell läuft. In der Nacht, in ein Teil der Nacht. Und in der Religion Al-Isra' ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad s.a.w. von Mekka nach Al-Aqsa Moschee in Al-Quds, er hat ihn in einem Teil der Nacht sozusagen transportiert von diesem Platz zu dem anderen Platz. Und Al-Mi'raj, das ist das, die Himmelreise. Normalerweise Al-Mi'raj kommt von Leiter, das ist Leiter. Und das, wenn man auf Leiter geht, da geht man nach oben. Und Al-Mi'raj bedeutet, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Himmelreise gehabt hat, in einem Teil der Nacht. Das war von Al-Aqsa-Moschee über den siebten Himmel. Und der Prophet Muhammad s.a.w. dann kam hinab, salawatullahi wa salamu alayhi. Und natürlich, das Gebet wurde zur Pflicht gemacht. Al-Isra al-Mi'raj, diese zwei Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala sind belegt durch Koran und Sunna. Vom Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-aqsa min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Das wird This is the Surah Al-Isra, the Surah Zipsins. Allah subhanahu wa ta'ala reason, Allah subhanahu wa ta'ala designed Dina, this is with the Prophet Muhammad in the Nacht, from the forbidden Moshe, Al-Masjid Al-Haram. So, fernen Moshe, Al-Masjid Al-Aqsa, gebracht hat. Und das war Al-Isra. Al-Mi'raj ist im Koran, gibt es nicht klar über Al-Mi'raj, aber es gibt Zeichen oder Deutung davon, in Surat Al-Najm. In Surat Al-Najm, das ist Surat Stern von dem Stern, die Ayat von 13 bis 18. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jibril alaihi salam gesehen hat. Jibril alaihi salam gesehen hat, عند Sidrat al-Muntaha. Das wird, das ist bis zum letzten, obersten Platz, was ein Mensch erreichen konnte, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann weiter, ist weiter hinaufgestiegen, salawatullahi wa salamu alaihi. Und Al-Isra al-Mi'raj natürlich war ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala für den Propheten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ruhe im Herzen bekommt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Zeichen bekommt, dass diese Religion die Wahrheit ist und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen wird, aber das ist eine Prüfung. Und das ist die Regel, wie ich schon gesagt habe. Wenn die Sache eng wird, sehr eng und sehr schwer, dann kommt die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das war natürlich in diesem Zusammenhang durch diese Geschichte. Al-Isra al-Mi'raj, barakallahu fikum, intabihu, kana bil-jasadi wal-ruhi ma'an. Intabihu. النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه أسرى به من المسجد الحرام إلى الأقصى ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء بجسده وبروحه لأن هناك من قال أن هذا كان بالروح فقط أو كان مناما وهذا بارك الله فيكم ليس صحيحا لأن الأدلة كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به وعرج به يقظة وليس منام. طيب قد يقول قائل كيف يكون هذا الأمر الذي خلق السماوات والأرض ورفعها بغير عمد يستطيع أن يفعل هذا الأمر؟ والدليل على هذا شوفوا اليوم أصبح الإنسان يصل بثواني يصل من مكان إلى مكان. يعني الطائرة اليوم أو الطائرة النفاثة سرعتها كبيرة جدا وتصل، فإذا الإنسان استطاع أن يفعل مثل هذا فما بالك برب العالمين. وعيسى عليه السلام عرج به وغيره من الأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فذلك بارك الله فيكم هنا ننتبه لهذه المسألة، أن هناك من أراد أن يقول أن الإسراء والمعراج كانا مناما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام وراء ذلك، والآثار التي أتت بهذا الأمر كلها موضوعة. وأما أنها كانت بالروح، يعني كانت مسألة روحانية فقط، هذا كمان غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، انتبه بعبده أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال بروحه ولا قال في المنام. أما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرا، هذه الآية بارك الله فيكم ما فيها دليل على أنها كانت بالروح، وإنما بارك الله فيكم هي رؤيا أراها النبي صلى الله عليه وسلم في شجرة الزقوم، في شجرة الزقوم طعام الأثيم. وابن عباس رضي الله عنه ذكر أن تكون يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرؤيا أو ما كانت الرؤيا في قضية الإسراء والمعراج نفسها، وإنما في هذا الأمر. بارك الله فيكم. منشي هذا gesagt, dass Al-Isra und Mi'raj mit der Seele war. Also nicht mit Körper und Seele vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern mit der Seele. Andere haben gesagt, das wäre ein Traum. Und beide Meinungen sind falsch. Beide Meinungen sind falsch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von Mekka nach Medina körperlich und seelisch gebracht. Das bedeutet, der Prophet selber ist von Mekka nach Medina, nach Al-Aqsa-Moschee, Entschuldigung, gebracht worden. Da sagt man ja, wie könnte das passieren? Erstmal, das ist Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und das ist ein Wunder Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu, heutzutage, du kannst 2.000, 3.000 Kilometer innerhalb Minuten schaffen. Wenn der Mensch das machen kann, dann was sagen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala, der alles erschaffen hat und der alles kann, subhanahu wa ta'ala. Aber passt auf, barakallahu fikum, hier auf, nicht, dass man falsch macht, ja? Weil manche Leute, die kommen, sagen dir, ja, Allah kann alles machen. Ja, aber hätten wir hier keinen Beweis, dann hätten wir gesagt, ja, Allahu a'lam, wir wissen nicht, wie die Sache war. Aber weil wir Beweise aus Koran und Sunna haben, dann sagen wir das. Das bedeutet aber, wenn jemand kommt zum Beispiel zu uns und sagt, ja, eine Person fliegt. Dann sagen wir, wie fliegt eine Person? Eine Person kann allein nicht fliegen. Dann sagt eine Person, doch, doch, der fliegt. Sagen wir, nee, eine normale Person fliegt nicht. Dann gibt es hier etwas. Dann gibt es etwas, was nicht normal ist. Dann sagen die Leute sofort, ja, Allah kann doch alles tun. Natürlich, aber hat Allah das erlaubt, dass diese Person, oder hat Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt, dass diese Person mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala fliegt? Es kann sein, dass mit Hilfe von Shaitan und von Jinn. Es gab eine Person, die hieß Hussein al-Hallaj, wal-Iyadu billah, der kam durch das Fenster fliegend rein. Die Gelehrten sagen, die Jinn haben das gemacht. Die Teufel, die haben ihn getragen. Ja, die Teufel haben ihn getragen und die haben ihn gebracht. Die Leute sehen das. Oder das war Magie einfach. So, aufpassen, barakallahu fikum. Ich möchte das hier ausdrücklich bemerken. Nicht, dass man den Fehler macht. Hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Al-Aqsa und von Aqsa in den Himmel gestiegen ist, salawatullahi wasalamu alaihi, das ist mit Beweisen aus Koran und Sunna. Und das ist, barakallahu fikum, mit Körper und Seele. Das war weder Traum noch seelische, sage ich jetzt, oder psychische Vorname. Sondern das war wirklich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Beweis dafür ist in der Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gepriesen sei Allah, der seinen Diener. Seinen Diener. Wenn ich sage, der Diener kommt, ich meine nicht im Traum. Und ich meine nicht selig, sondern Körper und Seele. Manche wollten natürlich sagen, nein und so weiter, aber barakallahu fikum, wir lassen. Wir sagen mal, es gibt auch Gelehrten, die sowas behauptet haben. Wenn auch. Jeder Mensch macht Fehler. Es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei ist. Aber in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, in Koran und Sunna, Al-Isra und Mi'raj war mit Körper und Seele. Wann war Al-Isra und Mi'raj? Mitte kann Al-Isra und Mi'raj? Barakallahu fikum, Al-Isra wal-Mi'raj, taba'an, ikhtalafa fihi ahl al-ilm, wa qala ba'duhum annahu kana fi Rajab. Wa kana qabl sanatayn aw thalath sanawat min al-Hijrah. ومن أهل العلم من قال أنه كان في شهر ربيع الأول أو في ربيع الآخر. طبعا المعروف بين الناس متى هو الإسراء والمعراج؟ متى رجب؟ 27 رجب. طيب، وهذا لا دليل عليه. نعم. Barakallahu fikum, die meisten Leute bezüglich Al-Isra und Al-Mi'raj sagen, das wäre in Rajab, 27. von Rajab. Und deshalb, am 27. von Rajab gehen die Leute in die Moscheen und die machen Feier und so weiter. Aber eigentlich, es gibt keinen Beweis, dass Al-Isra und Al-Mi'raj in Rajab war. Eher war Al-Isra und Al-Mi'raj, das war in Rabi' al-Awwal. من ربيع الأول نيت بارك الله فيكم وسيلوك إجزاك تعمل لأن جابر وابن عباس كما عند ابن كثير قال ولد رسول الله عام الفيل يوم الاثنين ومن ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر أما أنه كان فيه 27 من رجب فلا يصح فيه شيئا. بارك الله فيكم eigentlich الإسراء والمعراج war 2 Jahre oder 3 Jahre vor der Auswanderung nach Medina und das war entweder in Rabi' al-Awwal oder Rabi' al-Thani oder Rajab. Bezüglich Rajab gibt es keinen Beweis und die meisten, sage ich jetzt, Informationen darüber, dass das war in Rajab, das sind, barakallahu fikum, nicht authentisch, sondern das war in Rabi' al-Awwal, weil Ibn Abbas und Jabir das gesagt haben, radwallah alayhima. الإسراء والمعراج آية من آيات الله سبحانه أو آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى وتواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر وعلي وابن مسعود وابو ذر ومالك بن صعصعة وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابن عباس وشداد بن أوس أبي بن كعب عبد الرحمن بن قاف أبي ليلى أبو ليلى الأنصاري عبد الله بن عمرو جابر حذيفة بريدة أبو أيوب الأنصاري أبو أمامة سمرة بن جندب صهيب أم هانئ عائشة أسماء رضوان الله عليهم جميعا كلهم ذكروا هذا الأمر بالنسبة للإسراء والمعراج. ونحن بارك الله فيكم سنقرأ رواية البخاري ومسلم وهما أوثق الروايات. بارك الله فيكم. الإسراء والمعراج ist etwas, was authentisch ist mit Sicherheit, ohne Zweifel. Und viele Sahaba haben von dieser Geschichte erzählt, wie zum Beispiel Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Dharr al-Ghafari, Malik ibn Sa'sa'a, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Ibn Abbas, Shaddad ibn Aus, von den Frauen, Umm Hani, Aisha und ihre Schwester Asma. Und andere, viel andere auch, haben davon erzählt, dass Al-Isra und Mi'raj stattfand. Und wir werden inshallah jetzt die Geschichte, wie Al-Bukhari das erklärt hat. Barakallahu fikum. Wa Muslim. An Qatada, an Anas ibn Malik, an Malik ibn Sa'sa. Farawa al-Shaykhan fi Sahihima. عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم. الحطيم هو الحجر الذي عند الكعبة, هذا القوس اللي عند الكعبة, شوفوا القوس اللي عند الكعبة. قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا, الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل, مضطجعا إذ أتاني آت فقد أي قطع فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود, الجارود هو الجارود بن أبي سبر البصري صاحب أنس وأحد رواة الحديث, ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى ثنته, يعني إلى تحتنا, فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود, قلنا الجارود من أبي سبر البصري, قال هو البراق يا أبا حمزة, اللي هو أنس. قال أنس نعم, يضع خطوه عند أقصى طرفه, يعني لما ينظر إلى أين يوصل النظر, إلى أين يوصل النظر, الخطوة تبعه هنا بهذه السرعة البراق دون, انتبه, البراق دون البغل وفوق الحمار لونه أبيض. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح, فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء، جاء ففتح. هنا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الله سبحانه وتعالى أذن له، لأنه السماء محمية بالملائكة، وما أحد يستطيع أن يعبر من سماء إلى سماء أخرى يرحمك الله إلا بإذن من عند الله سبحانه وتعالى، حتى تأذن الملائكة، لأن الملائكة تحرس السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، أتاه الملكان وفتحوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا قلبه وملي إيمانا وحكمة. قال أهل العلم هذه قضية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هي حتى يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم سيصعد إلى السماوات وسيرى أمور عظيمة، فأول النبي صلى الله عليه وسلم منتقل به إلى المسجد الأقصى، ومن هناك انتقل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. بارك الله فيكم. باي البخاري شتيت دي جيشته، والباي مسلم شتيت دي جيشته من الإسراء والمعراج. ذيرن دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إن الحجر ضاع. الحجر ده تتنيفن الكعبة، ديزا بوغن بوغن إرديت الكعبة das ist das schwarze Haus. Und vor Al-Kaaba, gibt es so in Richtung im Norden von Al-Kaaba, nördlich von Al-Kaaba, gibt es so einen Bogen. Das ist normalerweise von Al-Kaaba, dieser Bogen. Aber weil die Mekkaner damals kein Geld gehabt haben, was halal war, was erlaubt war, dann könnten sie Al-Kaaba nicht mehr bauen. Und die wollten kein Zinsen zahlen in der Moschee. Die wollten kein Haram-Geld geben. Deshalb haben sie diese Bogen gemacht. Und das gehört eigentlich zu Kaaba. Der Prophet war dort. Während er dort war, dann kam Engel zu ihm. Und er hat den Propheten Muhammad s.a.w. geöffnet. Von seinem Hals bis sein Becken. Und dann wurde das Herz von Propheten Muhammad s.a.w. rausgenommen. Und er wurde in eine Schüssel getan. Und er wurde gewaschen mit Glaube und Weisheit. Die Gelehrten sagen, warum? Weil der Prophet s.a.w. etwas erleben wird, was kein Mensch sich vorstellen kann. Dass du innerhalb Sekunden vom Erde zum Himmel bist. Und dann hat er auch Leute getroffen und so weiter. Das kommen wir nachher. Deshalb, barakallahu fikum, das war sehr wichtig, dass der Prophet Muhammad s.a.w. erstmal vorbereitet wird auf dieses Geschehen. Weil das sehr viel ist. Keiner wird das glauben, wenn man das erzählt. Dann kam Jibril alayhi salam, und mit Jibril kam Al-Buraq. Al-Buraq, das ist ein wie Reittier. Das ist kleiner als Maultier. Und größer als Esel. So ungefähr. Und wenn dieser Al-Buraq blickt, dann tut sein Schritt, wo der letzte Punkt ist, was er sieht. Jetzt wenn du guckst im Horizont, ja? Was ist der letzte Punkt, was du sehen kannst? Al-Buraq guckt so, der letzte Punkt, was er sieht, der ist dort sofort. So schnell ist das. War Al-Buraq. Der Prophet Muhammad s.a.w. wurde von Mekka nach Al-Aqsa. Und dann kam Jibril zu ihm. Und des in den Himmel. Als sie bei dem ersten Himmel waren, der Prophet auf Buraq und Jibril a.s. Jibril a.s. hat geklopft bei den Himmel, weil die Himmel Tore hat. Und diese Tore wurden von Engeln überwacht. Und keiner kann passieren, außer mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben sie gesagt, wer? Der hat gesagt, Jibril. Wer ist mit dir? Der hat gesagt, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Da haben sie gesagt, hat er Erlaubnis? Da haben sie gesagt, ja. Da haben sie gesagt, na, gut. Ni'ma al-Maji, dass wir sie haben sozusagen gelobt, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kommt. Und dann wurde das Tor vom ersten Himmel aufgemacht. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. سبحان الله. Als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم der erste Himmel passierte, hat Adam عليه السلام, der Vater von den Menschen, hat ihn getroffen. Jetzt aber Adam ist gestorben. Wer hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ihn getroffen? Es gibt zwei. Es gibt hier zwei Erklärungen. Entweder, dass Allah Adam wieder erweckt hat, oder das war die Seele von Adam, die sozusagen vor dem Propheten Muhammad zusammengekommen ist. Natürlich für uns ist es jetzt sehr wichtig zu wissen, ob das die Seele war, ob der Prophet Muhammad hat Adam getroffen. Sagt man ja, wenn der Prophet Adam getroffen hat, dann können auch andere das machen. Nein, nein, nein. Wo ist der Beweis, dass andere das machen können? Hier gibt es Beweis. Aber wo ist der Beweis bei den anderen, bei den normalen Menschen? Es gibt nicht. Deshalb aufpassen, Barakallahu. Der Prophet war mit Jibril. Jibril a.s. sagte, das ist dein Vater, Adam a.s. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Salam alaikum. Adam sagte, wa alaikum salam. Willkommen. Der gute Sohn und der gute Prophet. Der nannte den Prophet Muhammad s.a.w. guter Sohn und guter Prophet. Thumma su'ida bi hatta ata as-sama' al-thani. أو صعد بي حتى أتى السماء الثاني فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهو ابن الخالة عيسى ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Dann ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم zu zweiten Himmel. Das gleiche. Wer Jibril, wer ist mit dir Muhammad? Hat er Erlaubnis? Hat er Erlaubnis? Dann hat er in dem zweiten Himmel Yahya und Isa getroffen, صلى الله عليه وسلم. Yahya عليه السلام. Yahya ist Johannes, ja? Und Isa عليه السلام. Jesus. Er hat sie getroffen. Dann haben sie Dann hat er gesagt, Salam alaikum. Sie haben gesagt, Alaikum salam, willkommen, der gute Bruder und der gute Prophet. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا إدريس عليه السلام. Entschuldigung, فإذا السماء الثالثة عفوا. الثالثة فإذا يوسف عليه السلام. يوسف. الرابعة إدريس عليه السلام. الخامسة هارون عليه السلام. السادسة موسى عليه السلام بارك الله فيكم dann ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم zu zweiten Himmel. Erster Himmel haben wir gesagt Adam. Zweiter Himmel عيسى عليه السلام und Yahya عليه السلام. Dritter Himmel das war Yusuf عليه السلام. Vierter Himmel Idris رحمك الله Idris عليه السلام. Fünfter Harun عليه السلام. Sechster Himmel Sechster Himmel. Sechster Himmel, barakallahu fikum, hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam getroffen. Und hier gibt es Schönes. فَلَمَّا سَلَّمْ عَلَيْهِ وَتَجَاوَزْ مُوسَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَكَى بَكَى مُوسَى قال وَمَا يُبْكِيكَ سبحان الله قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي وهذه بشرى لأمة الإسلام ولكن من هي أمة الإسلام؟ أمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يطبقون سنته الذين يعرفون دينه الذين يتبعونه وليس فقط الذي يظن نفسه على خير وهو ليس أمة الإسلام هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم Dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. zum sechsten Himmel. Und dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa a.s. getroffen. Als der Prophet Muhammad s.a.w. passierte zu dem siebten, der wollte zum siebten Himmel kommen, hat Musa angefangen zu weinen. Der hat ihm gesagt, warum weinst du? Der hat gesagt, ja, ein Junge, das wird ein junger Bruder, ein junger Prophet, der nach mir kommt. Die Nation von ihm werden, die Zahl von der Nation von ihm, die ins Paradies kommen, ist mehr als die Anzahl von den Leuten, die von meiner Umma, die ins Paradies kommen. Und das ist eine gute Botschaft, für die frohe Botschaft für die Muslime. Weil die Muslime, die werden von Anzahl her, die werden die Hälfte von den Leuten des Paradieses sein. Die Muslime. Aber wer sind das? Die Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sind die Leute, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizieren. Und nicht jeder. Weil viele Leute denken, oh, kein Problem. Der betet nicht, der fastet nicht, der macht gar nicht, der tut gar nicht von der Sunna und der denkt, der wäre von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. ثم صعد إلى السماء السابعة فإذا إبراهيم عليه السلام فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى بارك الله فيكم لأنها ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب ولم يجاوزها أحد. يعني آخر شيء ينتهي به المطاف. أحد ما يتجاوز. بارك الله فيكم. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum siebten Himmel. Und dort hat er Ibrahim alaihi salam getroffen. Er hat ihn begrüßt. Und Ibrahim hat zurück gegrüßt. Und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Sidrat al-Muntaha. Zu Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, das bedeutet, das ist der höchste Platz, was eine Person erreichen kann. Und das ist das Wissen von allen Menschen, von allen Geschöpfen, von allen Engeln bis dahin und nicht mehr. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dürfte weiter, sallallahu alaihi wasallam, als Ehre für diesen Propheten sallallahu alaihi. فَإِذَا نَبَقُهَا مِثْلَ قِلَال هَجَر وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيَلَةِ. يعني كافية مثل الجمع مثل الجرة والثمر مثل القلال. القلال هي السلة. قال جبريل هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذه من أنهار الجنة. قال أهل العلم شو معنى يعني النفس النهر؟ أو قيل أنه ماؤه مثل النيل ومثل الفرات، أو هما مثل النيل ومثل الفرات فوق. ثم رفع علي لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. نحن على الفطرة. لسنا مثل الآخرين يتكلفون. لأن اللبن أول ما يدخل جوف المولود، أول ما يرضع هو، وهذا هو الفطرة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تبقى بيت محمد صلى الله عليه وسلم زاخته دان فاغش إن سدرة المنتهى. يا دس سو في أين باوم und دس دي letzte Platz und die Blätter davon die sind wie wie diese, wie heißen die? Al-Qufaf. Schu hier Al-Qufa? Wie Korb, aber Korb, dieser Plast, das kommt von Gummikorb, dieser Gummikorb, was man früher benutzt hat. Und das sind, Entschuldigung, die Früchte. Aber die Blätter, die sind wie die Ohren von Elefant. Der Prophet hat nur erklärt, was er gesehen hat. Ja? Und Jibril hat ihm gesagt, das ist Sidratul Muntaha. Das ist der höchste Platz, was man erreichen kann. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vier Flüsse gesehen. Jibril sagte ihm, zwei Flüsse sind vom Paradies. Und die anderen zwei Flüsse, die sind Nil und Euphrat, Al-Furat. Diese beiden Flüsse, die sind sozusagen das Wasser von diesem Flüssen wird auch wie im Paradies sein. So sagen die Gelehrten diesbezüglich. Und dann, barakallahu fikum, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Bayt al-Ma'mur. Al-Bayt al-Ma'mur, das ist das Haus, der immer befüllt ist und gebaut ist, richtig gebaut ist. Dann hat man dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam drei Gefäße geholt. Ein Gefäß von Alkohol, ein Gefäß von Milch und ein Gefäß von Honig. Der Prophet sollte wählen. Der Prophet hat die Milch genommen. In einer anderen Überlieferung, der hat Wasser und Alkohol oder Milch und Alkohol. Der hat Milch genommen oder Wasser genommen. Und das ist Al-Fitra. Al-Fitra, das ist dies Angeborene, was Allah subhanahu wa ta'ala in uns getan hat. Und das ist unsere Umma. Das ist unsere Nation. Die Muslime, die sind so, ihr Glaube ist angeboren, dass sie an Allah glauben und an den richtigen Barakallahu fikum. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت 50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وأني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قال 5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم ما أستطيع وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وهنا بارك الله فيكم أمر عظيم بالنسبة للصلاة والصلاة هي الأمر الوحيد الذي فرض في السماء فرض في السماء وانظروا إلى كلام موسى عليه السلام قال له حتى الخمسة لن تستطيع أمتك وشوفوا حالنا اليوم ما شاء الله السلام ولكن 5 صلوات ب50 لأن الحسنة بعشر أمثالها بارك الله فيكم der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann ist weiter und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gesprochen und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten befohlen dass er das Gebet verrichtet 50 Gebete waren das 50 der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Befehl genommen und er ist zurück dann ist er auch an Musa alaihi salam vorbeigekommen Musa a.s. sagte ihm, was hat Allah dir befohlen? Er hat ihm gesagt, 50 Gebete. Er hat ihm gesagt, pass auf, ich habe die Leute vor dir probiert. Und ich habe sehr großen Ärger mit dem Volk Israels bekommen. Deine Nation wird das nicht schaffen, 50 Gebete. Geh zu Allah zurück und bitte Allah darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen weniger macht. Weniger. Dann ist der Prophet zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, der hat ihn darum gebeten, dass die Gebete weniger werden. Die waren 10 weniger, 40. Der Prophet ist wieder. Musa a.s. hat ihm gesagt, die sind noch viel. Geht zu Allah. Jedes Mal 10, bis die 5 geworden sind. Musa a.s. sagte ihm, deine Nation wird das nicht verkraften und die werden das nicht probieren. Die werden das nicht verkraften und nicht schaffen. Deshalb geh zu Allah zurück und frage ihn, sage ihm, dass er weniger macht. Der Prophet sagte, ich schäme mich. Aber dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Er hat ihm gesagt, Amdayta Farid, das bedeutet, die Pflicht des Gebetes ist jetzt abgeschlossen. Und durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala das für seine Diener erleichtert. Anstatt 50 Gebete beten wir 5, aber wir bekommen inshallah den Lohn von 50. Aber schaut mal die Muslime heute. Es ist selbstverständlich, dass ein Muslim betet. Das muss selbstverständlich sein, weil er Muslim ist. Aber subhanallah, du siehst viele Leute, die nicht beten. Die meisten beten nicht. Wir haben hier vielleicht 11.000 Muslime. Wer betet von ihnen? Sag mal maximal 2.000 Leute. Was machen die anderen? Die beten nicht. Möge Allah uns bewahren. Und das ist die Sache, barakallahu fikum, da muss man hier aufpassen. Auf jeden Fall, es gibt auch andere Überlieferungen. Fi hunak aydan ahadith ukhra an al-Isra wal-Mi'raj, walakin intabihu. Tara fi qasas kathira dhukirat, walakinna ghayr sahiha. Fi qasas kathira dhukira, walakinna ghayr sahiha, barakallahu fikum. مثلا القصص اللي رواه أبو جعفر الرازي وغيره فيها كثير من الأمور الخطأ والتي فقط هي قصص من الناس فانتبهوا بارك الله فيكم. هذا هو الذي رأوه في أمور أخرى رأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم لما رجع إلى مكة قال للناس قالوا إنه أنا أسري بي ورأيت كذا ورأيت كذا، فوصف لهم بيت المقدس تماما كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم من رآه فقال صدق. طب كيف بهذا اللحظة؟ فسمع أبو بكر بالموضوع فقال قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال قال هو صادق النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي تردد رضوان الله عليه أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل على أنه على الحق قال لهم تأتيكم قافلة من الجمال والجمل الأول اللي فيها سيكون كذا كذا كذا كذا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم. وكان هذا أيضا مصداقا أو دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن ما نحتاج، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن الكفار كانوا يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم السرق نخمك هاد دم لويتن دافن أتسيت غصمت إيم بسيطة dass er in Al-Aqsa-Moschee war und dann in Himmel und er hat die Propheten gesehen. Die haben ihm gesagt, ach, du lügst. Die haben nicht gesagt, du lügst. Die haben gesagt, das können wir nicht wahrnehmen. Abu Bakr radhiyallahu anhu hat davon gehört. Der hat sofort gesagt, hat der Prophet erzählt? Da haben gesagt, ja. Der gesagt, dann sagt er die Wahrheit. Ohne Zweifel. So waren die Muslime. Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. etwas sagt und das authentisch ist, dann natürlich glauben sie sofort und nicht, dass sie sagen, nein, wir nehmen das nicht an. Und so sollten wir Muslime sein. Dazu eine Bemerkung, barakallahu fikum. Es gibt viele Geschichten, die über Isra und Mi'raj sind, aber die sind nicht authentisch. Und manche Geschichten sind auch erfunden und gelogen. Erfunden und gelogen. Wie zum Beispiel diese Geschichte, dass Aisha gesagt hat, ja, der Prophet Muhammad s.a.w. ist nach oben und nach unten gekommen und noch seine Matratze war noch warm. Der Prophet s.a.w. hat Aisha in Mekka nicht geheiratet. Und Isra und Mi'raj war in Mekka. Dann wieso? Das ist gelogen, diese Geschichte. Aber leider, viele Leute erzählen das. So, aufpassen, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Etwas ist wichtig auch, dies Isra und Mi'raj ist ein Wunder. Das passiert nicht immer. Das passierte nicht immer. Das war ein Wunder. Und der Prophet Muhammad s.a.w., als er zurückkam, der hat den Leuten von Mekka gesagt, ja, ich war dort. Die haben ihm gesagt, ja, was ist dein Beweis? Er hat erzählt, wie Al-Aqsa-Moschee aussieht. Die Leute haben gesagt, er erzählt, als ob er dort wäre. Aber der war niemals dort. Wie könnte er erzählen davon? Dazu, der Prophet sagte, bald wird eine Karawane von Kamelen kommen und der erste Kamel sieht so aus und die Karawane ist so und so viele Kamele und sowas. Und als die Kamele kamen, das war genau, wie der Prophet Muhammad s.a.w. erzählt hat, aber die Leute wollten das nicht glauben. Und deshalb eine Sache ist wichtig. Manche Leute denken, wenn Wunder geschehen, dann werden die Leute glauben. Aber das ist nicht immer so. Der Prophet hat Wunder gebracht durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat den Mond spalten lassen, Allah subhanahu wa ta'ala, wegen des Propheten Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten viele Wunder gegeben, aber die Leute wollten nicht glauben. So, barakallahu fikum. Unsere Aufgabe ist, dass wir den Leuten erzählen, was in unserer Religion ist, und jeder muss für sich selber entscheiden. Das war natürlich eine große Sache, die vor der Auswanderung passierte. Das heißt, wir sind jetzt fast im Jahre, dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. in Mekka geblieben und der hat angefangen, mit den arabischen Stämmen zu sprechen und sie zum Islam aufzurufen und sozusagen ihnen vom Islam zu erklären. Und das machen wir inshallah weiter am Freitag. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Hakadha barakallahu fikum, baqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah yad'u ila al-islam wa ya'rid nafsahu 'ala al-qaba'il al-'arabiyya. يعرض نفسه على القبائل العربية إلى أن بارك الله فيكم طبعا أسلم وآمن أهل المدينة. بالنسبة للإسراء والمعراج أنا أتكلم من ناحية بارك الله فيكم في أحاديث كثيرة ولكن نحن نختصر الآن. الذي يريد أكثر يراها في كتب الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى الجنة ورأى النار ورأى كثير من الأمور في الإسراء والمعراج أو في المعراج، ولكن هذه الأمور نتركها لذي يريد يذهب إلى الكتب. بارك الله فيكم. كيف فيلي زاخن دي مثل بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم بسيطن أرتي دي همرا إذا قهبت أرى دسلاسا فيها فيسمى دي كمان إن حديث بيشن دس ناخ ليزن إيه دات عن حديث بوخ دان كان يدس ليزن أبا إيش بولت إنوا إذا دي جيشيك دي سوء أتسينا دس نيكس مال فان من فيها عن إن شاء الله مت أوفلاد مت أينلادون zum Islam, wie der Prophet Muhammad s.a.w. das mit den arabischen Stämmen gemacht hat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ma'an nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ma'an. Sayyidina Muhammad al-Wahid, huwa Sidratul Muntaha. Ba'd Sidratul Muntaha. Huwa al-Wahid. Aina. طيب هذا هو لما وصلوا لسدرة المنتهى قبل سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم كمل لحاله جبريل باقي نعم. طيب داس اسال بارك الله فيكم مش زي ابو جمال هي من تنى باونس عند مشي ان شاء الله في كومنت وين ايش ابغى زاك drei viertel stunde wir haben 45 angefangen und wir sind jetzt 34 das wird wir haben nicht lange gemacht سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته